guten Morgen, alle liebe Freunde. Ich hoffe, die geführte Übung war in Ordnung zu tun. Ja, normalerweise ist es eine Übung, die wir meistens nach einigen Tagen Praxis machen. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, so ich dachte, vielleicht versuchen wir mal. Und eigentlich Ziel der Übung ist auch, dass wir den Atem auch ganz genau betrachten und auch wissen, okay, da ist eine Einatmung und die hat eine Geburt und sozusagen auch ein Tod. Und das ist eine ganz andere Betrachtungsweise, als wir gewöhnt sind normalerweise. Geburt und Tod denken wir immer an unseren Körper und auch so den Atem zu betrachten, kann auch eine Hilfe sein, auch dann allmählich so weiter zu machen, auch mit unseren Augen und mit unserem Körper und auch mit unseren Gefühlen, mit unseren Wahrnehmungen, dass die auch entstehen und auch wieder vergehen. Dass alles eine Geburt, einen Anfang und auch ein Ende hat. So, heute werden wir ein bisschen mehr lernen über einen achtsamen Umgang mit unseren Gefühlen. Und Gefühlen im Buddhismus sind sehr einfach. Sie sind entweder angenehm oder sie sind unangenehm oder sie sind neutral. Und manchmal sagen wir noch, die sind gemischt. So, das heißt, zum Beispiel, wenn wir Schmerzen haben und jemand wird uns massieren, dann ist das vielleicht ein bisschen gemischt. Ja? Wir sagen, oh, das tut weh, aber zur gleichen Zeit spüren wir auch, das ist auch ein bisschen angenehm. So, aber auch sehr oft wird nur über drei gesprochen, sind entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Und es geht nicht so sehr darum, dass ein angenehmes Gefühl bestrebenswert ist und ein unangenehmes Gefühl zu vermeiden gilt. Weil ich denke, vielleicht auch ursprünglich hat es auch viel mit Überleben zu tun. Was angenehm ist, das gilt es anzunähern, und was unangenehm ist, dann gilt es, das zu vermeiden. So wie zum Beispiel auch sehr einfache Mikroorganismen oder so etwas, die nähern sich auch einer Nahrungsquelle, aber die vermeiden zum Beispiel scharfe Gegenstände, weil sie auch wissen oder auf jeden Fall so ein Gespür haben, okay, das könnte unangenehm werden. Und also deswegen sagen wir eigentlich, wir machen so einen Unterschied. Es ist entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Aber das heißt nicht, dass wir nur nach dem Angenehmen streben und das Unangenehme vermeiden. Weil sehr oft ist es auch so, dass etwas ist zwar angenehm, aber das heißt nicht, dass es auch gut für uns ist. Und sicher nicht auf Dauer. So zum Beispiel auch, wenn wir Drogen nehmen, dann ist das vielleicht, kann das angenehm, ein angenehmes Gefühl hervorrufen. Das heißt nicht, dass es auf Dauer gut für uns ist, weil es auch zu Sucht führen kann. Und so gibt es natürlich viele Beispiele dafür, auch irgendwie, vielleicht, es wurde einmal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, Schadenfreude ist die schönste Freude oder so etwas. Und vielleicht haben wir auch zuerst ein Gefühl, das ist ein angenehmes Gefühl, aber zur gleichen Zeit ist es vielleicht auch etwas, was uns nicht hilft, Mitgefühl zu entwickeln und was auf Dauer, was nicht vorteilhaft für uns ist. Und wir haben in unserer Praxis haben wir die 5 Achtsamkeitsübungen. Und die 5 Achtsamkeitsübungen, die helfen uns dabei zu sehen, was auf Dauer Glück bringt. Was jetzt Glück bringt, was in 5 Jahren auch noch Glück bringt und hoffentlich in 10 Jahren auch noch Glück bringt. So, das ist eine Richtung, in der wir gehen können, die uns dauerhaftes Glück bringt. Und das sind die 5 Achtsamkeitsübungen, möchte ich mal kurz erwähnen. Das ist zum Beispiel, dass wir es unterlassen zu töten, ja, oder auf jeden Fall unser Bestes tun, Mitgefühl in uns zu bewahren und das Leben von uns und von anderen zu schützen. Ja, das ist eine Praxis des Mitgefühls. Und als zweiter ist es auch, dass wir dass wir Großzügigkeit üben. So, das heißt, dass wir unser Bestes tun, natürlich nicht zu stehlen, aber zur gleichen Zeit auch zum Beispiel in kleinere Wegen, dass wir unsere Energie, Zeit und Geld und so weiter, dass wir das mit anderen teilen. So viel wie möglich. Und das ist Großzügigkeit. Und dann auch wahre Liebe, weil sexuelles Fehlverhalten kann auch viel Leiden hervorrufen. Und dann gibt es auch noch etwas wie wahrhaftes Sprechen und tiefes Zuhören. Und dann als letzte ist es achtsam konsumieren. Und das sind der Buddha hat es als uns diese 5 Achtsamkeitsübungen gegeben eigentlich, und die wurden im Laufe der Zeit, wurden die auch in unsere Tradition, wurden die noch ein bisschen angepasst an unsere Zeit. Also möchte ich jetzt mal kurz etwas an die Tafel schreiben. Gestern haben wir schon erwähnt, es gibt Körper und Geist, wenn die zusammen sind. Eigentlich ist der Atem eine Brücke zwischen unserem Körper und unserem Geist. Er bringt unseren Geist wieder zurück zu unserem Körper. Und eigentlich unsere Emotionen sind auch Teil unseres Geistes. Und wir können auch merken, wenn wir aufgeregt sind, oder wir sind gar zornig oder wütend, dass unsere Atmung auch sehr oberflächlich, sehr schnell ist. So, es hat sofort einen Einfluss auf unseren Atem. Und dass wir, auch wenn wir achtsames Atmen üben, dann können wir auch unsere Emotionen wieder beruhigen. Unser Atem wird ruhig und zur gleichen Zeit werden unsere Emotionen auch wieder ruhig. Und so, das hängt alles sehr zusammen, ist sehr eng miteinander verbunden. Und manchmal können wir auch, gibt es auch Körperübungen, die wir auch tun können, als Heilübung, damit unsere Emotionen auch zur Ruhe kommen. Und eine Übung, die ich gelehrt habe, ist, können wir vielleicht auch zusammen mal kurz üben, ist, wenn wir starke Emotionen haben, dann ist unsere rechte Hand ist hier und unsere linke Hand ist da. Und das ist irgendwie ein Ausdruck, okay, ich kümmere mich um mich oder ich bin für mich da. Und das harmonisiert die linke und rechte Seite unseres Körpers. Und auf diese Weise, auch wenn wir eine starke Emotion spüren, können wir die allmählich auch zur Ruhe bringen. Und zur gleichen Zeit können wir natürlich auch unseren Atem folgen. Und wenn wir das eine Weile geübt haben, wirklich für unsere Emotionen da zu sein, können wir, das ist dann die nächste Übung, ist, dass wir unsere rechte Hand auf unsere Stirn legen und unsere linke Hand auf unseren Brustkorb. Auch als nächstes können wir einfach die linke Hand auf den Brustkorb liegen lassen und dann rechte Hand unsere Bauchdecke. Das ist so, links und rechts werden harmonisiert und auch oben und unten. So, das ist eine kleine Übung, die wir auch machen können. Und so gibt es wahrscheinlich noch sehr viele andere Übungen auch. So, also wir haben den Atem und auch manchmal auch den Körper, um unsere Emotionen auch zur Ruhe zu bringen. Ich glaube, ich werde es jetzt mal an die Tafel schreiben. Wir haben Meditation, das ist für viele ist das nicht neu, ist eine Wiederholung. Und ich erinnere mich auch noch, als ich mit meine Eltern haben mich auch ein paar Mal in Plum Village besucht und waren die auch bei den Dharma-Vorträgen. Und die sagten auch immer, oh, das ist nichts Neues, das haben wir schon gehört. Es ist immer über Achtsamkeit und achtsames Atmen und so etwas. Immer so ein bisschen dasselbe. So, vielleicht noch ein paar Unterschiede, aber eigentlich immer fast dasselbe. Und auch ich hatte auch ein paar Zen-Freunde, mit denen ich früher auch praktiziert habe und die kamen auch einmal zu Besuch. Sagen auch, ja, es gibt eigentlich sehr wenig Neues. Ja, die haben sehr wenig Neues gehört. Und da habe ich auch gesagt, ja, aber kannst du das dann schon? Oder was habe ich gesagt, so etwas? Oder, aber das heißt nicht, dass wir das auch wirklich zutiefst erleben können oder verinnerlicht haben. Und sagt, ja, nein, das ist etwas anderes. Und dachte ich, ja, vielleicht sollten wir das noch sehr oft hören, bevor wir das wirklich verinnerlicht haben. Und ich weiß, unser Lehrer wiederholt etwas sehr oft und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Geduld er dabei hat. Immer wieder, dass ich denke, oh, er hat die Einführungen, hat er auch seit eh und je, hat er die Einführungen gegeben und immer so ungefähr dasselbe und mit so viel Geduld. Und naja, kann ich noch viel von lernen. So, wir haben eigentlich in der Meditation haben wir zwei Aspekten sozusagen, und das ist auf der einen Seite Samatha und die andere Seite ist Vipassana. Und Samatha ist innehalten, könnte man sagen, anhalten, stoppen. Und Vipassana ist tief schauen. So manchmal, wenn wir, wir singen manchmal das Lied, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, ist Ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus. Und dabei sind wir frisch wie eine Blume. Also kann ich sehr gut zeichnen. Aber ist so eine Blume. Und das ist frisch. Und auch während wir singen, ist es auch eine Erinnerung für uns. Okay, habe ich Frische in meiner Praxis? Bin ich jetzt frisch? Und wenn wir das nicht sind, dann wissen wir, oh, dann muss ich noch etwas üben, damit ich mehr Frische habe. Und dann gibt es als zweites Bild, gibt es einen Berg. Und ein Berg ist sehr fest, sehr solide. Und das ist auch ein bisschen Festigkeit. Vielleicht spüren wir das auch, wenn wir sitzen, können wir auch eine gewisse Festigkeit spüren. Auch hoffentlich in unserem Alltag, wenn jemand etwas sagt, dass wir nicht überempfindlich sind und sofort aus der Fassung kommen, sondern dass wir eine gewisse Festigkeit haben. Es ist nicht, wir lassen uns nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das ist auch eine Qualität. Und ich denke auch sehr wichtig, um glücklich zu sein, ist es wichtig, auch eine gewisse Festigkeit zu haben. Und dann ist es, sagen wir mal, das ist ein See, ja, und das Wasser ist sehr ruhig, ist sehr still. Die Wogen sind geglättet und es spiegelt alles genauso, wie es ist. Und das ist auch ein bisschen Klarheit eigentlich. So, wir wissen, dass wenn die Oberfläche des Wassers gekräuselt ist, dann wissen wir, dass eine Widerspiegelung sehr verzerrt ist und dass es nicht wahrheitsgetreu ist. Und wenn das Wasser sehr, sehr ruhig ist, sehr still, dann ist es wie ein Spiegel. Und so ist das auch ein bisschen wie mit unserem Geist. Wenn unser Geist sehr ruhig ist, sehr viel Klarheit in der Meditation, können wir auch eine Einsicht erleben. So, Einsicht im Buddhismus ist nicht so sehr etwas, was wir durch intellektuelles Wissen oder so etwas erlangen, sondern vielmehr sind die Früchte eines klaren Geistes. Und das ist hier mit dem stillen Wasser. Eigentlich kommt das hier auch noch sehr schön zum Ausdruck, ist, wenn wir wirklich zur Ruhe gekommen sind, Samatha, Vipassana, sind zwei Flügel eines Vogels, könnte man sagen, wir brauchen beide zum Fliegen, ist, wenn wir wirklich zur Ruhe gekommen sind, ist, als ob das Wasser auch zur Ruhe gekommen ist und dann können wir auch klar sehen. Und das klare Sehen ist eigentlich, was Vipassana ausdrückt. So, das ist dann, und dann als Letzte lassen wir einfach mal so, das ist Raum, unermesslicher Raum. Und Raum ist zum Beispiel, auch wenn wir nachts, wenn wir den Sternenhimmel sehen, sehen wir auch, oder den Mond zum Beispiel, er hat sehr viel Raum, sieht irgendwie sehr frei aus. Und Raum hat auch sehr viel zu tun mit Freiheit. So, das heißt, wir haben viel Raum für uns und viel Raum für unsere Mitmenschen. Eine gewisse Freiheit. So, das ist am Ende auch, was wir singen. Und ich bin weiter, weiter Raum. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Und das ist zum Beispiel auch, wir haben Raum für alles, was da ist. Eine gewisse Akzeptanz. Auch wenn wir ärgerlich sind, dann haben wir auch Raum dafür. Und wenn wir, was auch immer in uns anwesend ist, wir haben dafür Raum. Wir können Raum geben. Und so Shamatha, um es mal in Schritten aufzuschreiben, ist der ist zuerst der Innehalten, so das heißt, wir sind vielleicht immer, machen wir etwas, wir haben eine Gewohnheit, immer etwas zu tun. Und Innehalten ist einfach, dass wir mal einen Moment innehalten. Also zum Beispiel auch, wenn wir das Glockenspiel im Speiseraum hören, dann können wir auch sehen, dann alle halten inne. Und das ist eine Erinnerung für uns, eine Erinnerung, zu unserem Atem zurückzukehren und zu unserem Körper uns wieder zu entspannen. Und das erinnert mich auch ein bisschen, ich glaube, man hat auf dem Computer hat man auch diese Anwendungen und dann ist es, naja, wir haben auch eine Glocke, so die haben wir normalerweise auf unserem Computer installiert, so das heißt, dass jede 15 Minuten oder jede 30 Minuten hören wir einen Ton der Glocke. Aber ich glaube, es gibt auch andere Anwendungen und das sind diese Erinnerungen, habe ich auch manchmal gesehen, ist 20 Minuten sind schon vorbei und jetzt ist wieder Zeit aufzustehen und zu strecken und dann gibt es diese Übungen, sodass man nicht zu lange in einer Position am Computer, dass man erstarrt oder so etwas. So, das ist auch so eine Erinnerung, mal einen Moment innezuhalten und nicht mehr weiterzumachen mit dem, was man gerade macht. So, das ist der erste Schritt. Und wenn wir innehalten, dann haben wir eine Chance, zur Ruhe zu kommen. Wenn wir nie innehalten, haben wir auch nie eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Und manchmal sogar nachts sind wir immer noch beschäftigt. Unser Körper macht zwar nichts mehr, aber unser Geist macht noch immer weiter, weil wir noch nicht gelernt haben, innezuhalten. Und das Innehalten ist nicht nur körperlich, sondern eigentlich, was viel wichtiger ist, ist, dass wir in unserem Geist innehalten können. Und dann haben wir eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Und dann können wir auch wirklich ruhen. Und dann haben wir auch eine Möglichkeit zu heilen. Wenn wir immer weitermachen und wir kümmern uns nicht um uns selbst und das sind Emotionen, die wir irgendwie unterdrücken und oder auch wenn wir die Luft machen, dann haben wir nicht wirklich Zeit und nicht wirklich die Bedingungen zu heilen. So, die sind immer noch in uns. Und auch wenn wir manchmal verletzt worden sind, dann bleibt das immer in uns und wir haben keine Möglichkeit, wir haben nicht genug Zeit und irgendwie vielleicht auch keine Praxis, um damit umzugehen. Und das zur Ruhe kommen, das heißt manchmal auch, wenn wir eine starke Emotion haben, ist es ist eigentlich der erste Schritt, das ist jetzt auf der Ebene der Emotionen, ist der erste Schritt, ist erkennen. Und erkennen hier heißt, dass wir, dass es eine Emotion gibt und die versuchen wir nicht wegzudrücken, sondern die versuchen wir zu erkennen. So, das heißt, auch bei dem richtigen Namen nennen. Und unser Lehrer hat einmal auch ein Gedicht geschrieben und das ist "Nenne mich bei meinem wahren Namen". Und so, das ist hier eigentlich auch, wenn es Wut ist, dann erkenne ich einfach, das ist Wut. Wenn es Eifersucht ist, erkenne ich, das ist Eifersucht. Wenn es Trauer ist, erkenne ich, das ist Trauer. Wenn es Ruhelosigkeit ist, erkenne ich, da ist Ruhelosigkeit. Und dann als zweiter Schritt ist es Akzeptanz oder Annehmen. So was auch immer es ist, es darf da sein. Und das ist reines Erkennen, so das ist, wir sagen nicht, das ist schlecht oder gut, sondern wir erkennen es nur. Wir nennen es bei seinen wahren Namen. Und das Annehmen hier ist auch, dass wir sagen, okay, du darfst da sein und ich werde mich um dich kümmern. Und das Bild, was unser Lehrer sehr häufig benutzt dafür, ist wie wenn ein Baby schreit, dass wir zu ihr gehen und dass wir es aufheben und dass wir es, ohne wirklich zu wissen, was los ist, vielleicht hat es Hunger oder vielleicht muss auch ein Windel ausgetauscht werden. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir sind einfach für die Emotion da und wir nehmen sie an. Annehmen. Und dann als nächste ist umarmen. Genauso wie mit einem Baby. Wir umarmen es einfach, wir sind einfach für sie da. Und das hilft schon sehr viel, damit es wirklich zur Ruhe kommen kann. Und dann als nächstes können wir auch mal ein bisschen tiefer schauen. So, das ist so ein bisschen mehr ähnlich wie Vipassana. Ist da. Um nochmal beim Beispiel des Babys zu bleiben, ist zum Beispiel, okay, braucht es jetzt eine neue Windel oder hat es Hunger oder vielleicht sind Mücken gekommen und irgendwie es juckt sehr oder vielleicht hat es irgendwie eine Krankheit oder so etwas. So, das ist tief schauen, damit wir auch unsere Emotionen auf den Grund gehen können. Ja, zum Beispiel, dass wir wirklich sehen, okay, was ist jetzt los? Was ist der Grund? Und dann können wir auch verstehen. Und ich weiß noch einmal, war ich in Plum Village und war ich auch sehr ärgerlich auf einen anderen Bruder. Er hatte gerade etwas gesagt, was irgendwie für mich schwierig war, damit umzugehen. Ich war nicht so glücklich darüber, sozusagen. Und dann merkte ich, oh, in mir kocht es. Ja? Und dann bin ich gegangen, weil wir waren eigentlich, naja, in Plum Village, die ist nicht so wie hier, die Brüder und Schwestern, die leben getrennt voneinander. So, also wir waren bei den Schwestern und ich war gerade im Begriff, nach Hause zu gehen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, im Stil der Gehmeditation. Und das habe ich gemacht und ich habe versucht, ich dachte, okay, es ist sehr leicht, das immer wieder abzuspielen und sich immer wieder Opfer zu fühlen. Dass man immer wieder so etwas hat, ah nein, ich hatte das sagen müssen oder weißt du, oder man spielt das nochmal ab und dann in verschiedene Variationen, aber es ist eigentlich immer, ist es wieder unangenehm. Und es ist immer wieder, als ob man das Feuer wieder schürt, als ob es wieder lodert, als ob es immer wieder genährt wird. Und ich habe versucht, das so viel wie möglich abzuschalten. Und ich habe so viel wie möglich, habe ich hundertprozentig versucht, in meinen Schritten zu investieren. Und dann am Ende, dann erfuhr ich auch wirklich, oh, dass es gelungen war. Und dass ich irgendwie, dass ich auch diesem Kopfkino oder diesen Gedankenkarussell wirklich Einhalt gebieten konnte. Und dann merkte ich auch, dass ich wieder mit neuen Augen das Geschehene betrachten konnte und auch neu bewerten konnte. Und dass ich auch gesehen habe, oh, das war mir unangenehm, aber es war auch nicht völlig unwahr. Ja? Und vielleicht auch deswegen hat es mich so berührt, weil es auch ein bisschen der Wahrheit entsprach. Und das half sehr viel. Und das war etwa eine halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde der Praxis merkte ich, oh, das ist eigentlich für mich, ist das jetzt völlig in Ordnung. Und ich bin nicht mehr ärgerlich. Und ich verstehe die Situation auch besser. Oder ich verstehe auf jeden Fall, verstehe ich auch meinen Teil besser. Und ich dachte, naja, okay. Und plötzlich konnte ich auch besser verstehen, warum er das vielleicht gesagt hatte. Und das war eine große Befreiung für mich. Darf ich was sagen? Ja? Das kann ich verstehen. Es ist ja jetzt ein akutes Ereignis, von dem du erzählt hast, was dich mitgenommen oder was dich berührt hat. Und, aber was ist mit ganz alten Emotionen, Emotionen, die dich mit ausgemacht haben? Unangenehme Emotionen vielleicht. Eigentlich, naja, das ist auch eigentlich gut, dass du das fragst. Ich habe zufällig auch noch ein Buch, worüber sehr viel darüber gesprochen wird, ist, ich glaube, wenn es, natürlich, wir haben, Emotionen sind sehr normal und sie prägen uns natürlich auch in gewisser Maße. Und eigentlich, was sehr wichtig ist, ist auch, wenn wir zum Beispiel, wenn wir an etwas Vergangenes denken, wie zum Beispiel eine Emotion, dass wir auch im Hier und Jetzt verankert sind. Und zum Beispiel, er ist ein Traumaforscher, so er hat sehr viel auch über Emotionen und so weiter, hat er geschrieben. Und er sagt auch, was auch im Buddhismus viel, behauptet wird, ist, dass die Emotionen, dass wir nur Zugriff darauf haben, wenn wir die körperlich verfolgen. Und so, das heißt auch, dass zum Beispiel, wenn wir an etwas Vergangenes denken, so wie zum Beispiel ein unangenehmes Ereignis, was uns ja zu schaffen machte in der Vergangenheit, ist auch, dass wir im Hier und Jetzt da sind und dass wir auch genau spüren, was das mit uns tut sozusagen, oder dass wir uns wirklich darauf vorbereiten und dass wir uns nicht verlieren in der Vergangenheit, sondern dass wir das ein bisschen neu erleben im gegenwärtigen Augenblick. Und dann können wir auch die Vergangenheit heilen. Das ist, aber dann ist es auch sehr wichtig, dass wir stabil sind, weil sonst ist es wieder das Erleben eines unangenehmen Ereignisses. Und dann macht es nur stärker. Sondern wir müssen dann auch wirklich wissen, dass wir stark genug sind, um das wieder in unserem Kopf eigentlich, oder dass wir das wieder neu erleben, oder dass wir das nochmal anschauen, was da passiert ist. Dann brauchen wir eine gewisse Stabilität, sonst hilft es nicht und kann es genau die gegengestellte Wirkung haben. Und ich hatte auch das ist nicht genau das, der Teil, worüber er hier spricht, aber manchmal machen wir auch, wie zum Beispiel, wenn wir eine starke Emotion haben, ist es manchmal zu überwältigend. Und wenn es zu überwältigend ist, können wir denken, okay, wie war das denn nochmal? Ich setze mich hin und ich folge einfach meinem Atem. Aber vielleicht klappt es gar nicht. Weißt du, es ist einfach zu stark. Man sitzt da und man hat das Gefühl, als ob man in der Hölle sitzt. Das ist einfach, als ob man in ein Fegefeuer sitzt. Und dann haben wir auch noch eine andere Möglichkeit. Manchmal, wenn es zu schwierig ist, können wir auch denken, okay, vielleicht habe ich noch eine Chance mit Gehmeditation. Ja, können wir auch mal versuchen. Vielleicht ist das auch noch zu schwierig. Und können wir auch denken, okay, was nährt mich? Auf jeden Fall, was hilft mir jetzt, irgendwie mich ein bisschen abzulenken, damit ich nicht verstrickt bin in diese Emotion. Also man könnte sagen, okay, das ist ein bisschen eine Ablenkung. Man macht etwas, was man vielleicht gerne macht oder was irgendwie die Samen der Freude wässern kann. Und das ist zum Beispiel in Berührung zu sein mit der Natur oder so etwas. Und dann merken wir, dass die positiven Samen wieder eine Chance haben, sich zu stärken. Und dann später, wenn wir merken, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Distanz und kann ich nochmal zurückblicken und kann ich nochmal schauen, weshalb ich so reagiert habe oder weshalb das irgendwie ein roter Knopf für mich war, das irgendwie Alarmphase 1 für mich war. Und so, das ist auch mal sehr kurz, ist, wenn wir unser Bewusstsein haben, können wir in sehr vereinfachter Wiedergabe können wir sagen, okay, das hat zwei Schichten und das hier ist sind alle Samen, die gelagert sind oder gespeichert sind, wir nennen das normalerweise Speicherbewusstsein, und sind alle Samen. Und das sind Samen der Freude, des Glücks, aber auch Wut, Eifersucht und so weiter und so fort. Und vielleicht jetzt merken wir, okay, ich bin jetzt gar nicht eifersüchtig oder ich bin gar nicht neidisch. Das heißt nicht, dass die Samen nicht existieren, weil vielleicht wenn die Samen ein bisschen gewässert werden, dann merke ich, oh, ja, die Samen sind immer noch da. Und so auch wenn ein Samen schon stark geworden ist, dann beherrscht diese Same vielleicht unser Geistesbewusstsein. Ja, alles, was irgendwie im Wohnzimmer anwesend ist, was sehr präsent ist. Und wenn das sehr stark ist, dann normalerweise dann sagen wir, okay, dann gilt es, den Samen der Achtsamkeit zu wässern, damit der Samen der Achtsamkeit diese Samen umarmen kann und für sie da ist. Aber wenn Achtsamkeit nicht sehr stark ist und der Samen der Eifersucht oder so etwas ist sehr stark, dann haben wir keine Chance. Das ist unmöglich. So, manchmal, was wir dann machen, ist einfach, dass wir auch versuchen, nicht direkt hiermit umzugehen, sondern dass wir andere Samen wässern, andere Samen des Glücks oder der Dankbarkeit oder so etwas, damit die Samen gemeinsam auch eine Chance haben, die Landschaft hier ein bisschen zu ändern. Und dann haben wir auch eine Gelegenheit, dann auch, weil wir nicht mehr verstrickt sind in dieser Emotion, unsere Achtsamkeit auch zu stärken und hoffentlich auch genug Kraft haben, um dann später nochmal hineinzuschauen, um mal zu sehen, okay, was war eigentlich wirklich los? Und manchmal wird auch gesagt, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Emotionen umzugehen. Wenn es zum Beispiel Wut ist eine sehr starke Emotion, Und dann sagt man manchmal, okay, das muss man Luft machen, muss man Dampf ablassen. Und das ist gut, weil dann muss man das nicht unterdrücken. Unterdrücken ist nicht gut, sondern ist es besser, das Luft zu machen. Und also nun möchte ich, das ist zum Beispiel wie ein Wasserkessel. Naja, okay, ich sage mal jetzt, dass das ein Wasserkessel ist. Und dann ist hier Feuer. Und dann ist es, als ob, wenn der Druck zu hoch ist, dann kommt hier Dampf raus. Und dann ist natürlich, haben wir das Gefühl, zum Beispiel, wenn wir sehr traurig sind, dann weinen wir und haben wir ein Gefühl der Erleichterung. Aber unterschwellig ändern wir nicht so viel. Unterschwellig, wenn wir weinen und danach ist ein bisschen Erleichterung, aber unterschwellig haben wir nichts an Traurigkeit geändert. Und auch eigentlich, es gibt nur, oder auch wenn wir wütend sind zum Beispiel und wir lassen einfach mal, wir sagen oder wir sprechen einfach mal unachtsam, aber wir schreien jemanden an oder so etwas, dann haben wir auch, es gibt Verknüpfungen oder Gewohnheiten. Und alles, was wir öfter machen, das wird stärker. Diese neurale Pfaden und so weiter, die werden stärker. So wenn wir zum Beispiel Emotionen und dann Ausagieren haben, dann wird es immer stärker. Es hat keine Chance, dass das... diese Verknüpfung wird einfach stärker. So, das nächste Mal machen wir das auch und machen wir das immer wieder aufs Neue. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar. Und wir sind auch nicht wirklich in Berührung mit unseren Gefühlen. Sogar eigentlich ist eine Abspaltung. Weil wir, wenn wir auch wenn wir zum Beispiel wütend sind und wir schreien jemanden an, dann ist es, dann richten wir alle Energie außer uns. Und wir haben keine Energie, um wirklich in uns hineinzuschauen. So, das ist zum Beispiel auch, das ist ein sehr bekanntes Beispiel aus der Zeit. Das Buddha ist jemand, kommt nach Hause und sieht, sein Haus brennt. Und dann sieht er noch jemanden, sieht er noch so wegrennen. Und dann denkt er, jetzt weiß er, plötzlich weiß er nicht mehr so ganz genau, muss ich diese Person hinterherrennen oder muss ich versuchen, die Flammen zu löschen? Und das ist auch so oft mit uns. Wir haben so etwas, okay, muss ich mich rächen oder muss ich mich kümmern um die Flammen, die in mir sind? Und es wäre kluger zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Feuer in mir und ich muss diese Flamme muss ich löschen. Und es geht nicht darum, weil ich habe vielleicht den Eindruck, dass es einen Verursacher gibt, der draußen ist. Aber wenn wir tief schauen, können wir vielleicht auch sehen, dass es manchmal auch eine Möglichkeit ist. Jemand hat etwas berührt in uns, was schmerzhaft ist. So genauso, wenn ich irgendwo eine Verletzung habe und jemand würde drücken und es tut weh und ich denke, okay, er ist der Verursacher. Aber eigentlich der Verursacher ist, dass ich wirklich einen Wunsch habe oder so etwas. Und dann eigentlich kann ich auch sehr dankbar sein, weil da weiß ich jetzt, dank dieser Person weiß ich, okay, da ist etwas, da muss ich etwas ändern. So, das ist auch ein bisschen so wie mit starken Emotionen, die können auch hochkommen in uns. Und manchmal kann das auch sehr vorteilhaft sein, ist nicht immer ein Nachteil. Und eigentlich Achtsamkeit ist dann mehr wie ein Ballon. Naja, das ist nicht sehr schön, aber Sie wissen, was ich meine. Und ein Ballon kann Raum geben. Ein Ballon ist zum Beispiel, wenn es sehr stürmisch wird, dann kann es sich weiten, es kann sich ausdehnen und es kann Raum geben. Und das ist so etwas wie, es hat eine gewisse Akzeptanz. So ein Ballon kann sich weiten und kann einfach Raum geben und es kann es immer noch umarmen. So, es kann eine Emotion halten. Und wenn wir eine Emotion halten können, dann haben wir eine Möglichkeit, eine Reaktion zu wählen. Und sehr oft, wie zum Beispiel in diesem Fall, haben wir nie eine Wahl. Wir tun etwas einfach, weil wir ausagieren möchten. Und wir haben nicht wirklich eine Wahl. Auch wenn wir sehr emotional sind, sind wir auch nicht sehr klug. Das ist wissenschaftlich auch belegt. Man ist nicht so intelligent, man hat nicht so etwas, was werde ich jetzt machen und was wäre die beste Strategie. Aber man kann das so mit Achtsamkeit, wie ein Ballon, kann man weiten, kann man Raum geben, die Emotion kann man Raum geben. Und danach kann man auch eine Reaktion wählen. Okay, wie wäre es jetzt angebracht, zu reagieren? Und manchmal ist das wirklich, oder eigentlich sehr oft, würde ich sagen, und auch in unseren Mönchsregeln zum Beispiel, steht auch, wenn wir wütend sind, wenn wir ärgerlich sind, dass wir nichts tun oder sagen, sondern dass wir ganz zu uns zurückkommen. Und dass wir uns erst um uns kümmern, sozusagen, dass wir das Feuer löschen, bevor wir etwas tun oder sagen. Ich werde auf jeden Fall einmal die Glocke einladen. Manchmal gab es auch vor Jahren gab es noch einen Meditationslehrer, sehr bekannt in Thailand, und sein Name ist Ajahn Chah. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Und er sagte auch einmal, wenn jemand euch einen dreckigen Hund nennt, muss man nur hinter sich gucken, und wenn keinen Schwanz da ist, ist die Sache erledigt. Und ich fand es eigentlich eine sehr lustige Geschichte, als ich die hörte. Es natürlich auch so stimmt, er hat auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass man sich da nicht aufregen muss. Das ist auch unser Lehrer hat auch einmal gesagt, oder die Art und Weise, wie wir auf Lob oder Kritik reagieren, dann kann auch ein Mantra kann auch behilflich sein. Und das ist ein Mantra, dass wir sagen, okay, du hast teilweise recht. Also wenn jemand uns lobt, dann können wir vielleicht denken, okay, du hast teilweise recht, oder es muss nicht so sein, dass manchmal haben wir Lob und wir empfinden das als sehr angenehm, aber es ist nicht immer gut sozusagen für uns, oder weil es vielleicht unsere Idee von selbst, von einem selbst stärkt, ja, und dass wir vielleicht ein bisschen überheblich werden und wir denken, okay, wir sind so gut, und ja, weil, und der andere meint es vielleicht auch nicht wirklich. Ja, er sagt das nur, weil er ein bisschen schmeicheln möchte oder sich einschmeicheln möchte oder so etwas. Dann können wir auch versuchen, ja, nicht davon mitgenommen zu werden, sondern dass wir das auch nochmal betrachten und sagen, okay, du hast teilweise recht, aber ist nicht ganz so. Und auch mit Kritik ist es auch sehr oft der Fall. Jemand sagt etwas, aber von seiner Perspektive heraus, und das ist vielleicht auch nicht die ganze Wahrheit. Und man könnte das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und also ich denke, wir haben jetzt noch 20 Minuten vor der Gehmeditation. Also ich denke, wir können jetzt aufhören, und wir kommen um 3 Uhr kommen wir hier wieder zurück, und da haben wir einen Dame-Austausch zusammen. So, wir haben ein bisschen eine Mittagsruhe sozusagen, so nach dem Mittagessen. Und, bevor dem Dame-Austausch können wir, wenn wir möchten, nochmal nach draußen gehen, oder wir können uns auch nochmal aufs Bett legen und uns noch ein bisschen ausruhen. Im nächsten Klang können wir aufstehen. Gestern Abend sind bei mir